Ungefähr 13.000 Amerikaner, Australier, Europäer und Japaner sind unter den etwa 2 Millionen Ausländern, die seit der irakischen Invasion Kuwaits im Krisengebiet festsitzen. Mit dieser unverhüllten Drohung, im Zweifel auch die mit Immunität ausgestatteten Diplomaten als Geiseln zu nehmen, verstößt das irakische Regime gegen alle einschlägigen Konventionen des Völkerrechts. Verschiedene westliche Regierungen haben ihre Botschaften in Kuwait angewiesen, ihre Arbeit fortzusetzen. Unterdessen wird die jordanische Hafenstadt Aqaba von Tausenden von arabischen Flüchtlingen überschwemmt, die den Irak und Kuwait verlassen haben und hier auf ihre Weiterreise nach Ägypten oder dem Jemen warten. Unvermindert werden US-Truppen im Krisengebiet stationiert, jetzt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es berichtet Hans-Peter Garner. Zwar haben die Golfaraber in den letzten Jahren Abermilliarden Dollar in ihre Rüstung gesteckt. Konfrontiert mit einem Gegner vom Kaliber des Iran etwa oder wie derzeit mit der Militärmaschinerie ihres irakischen Bruderlandes, bleiben sie jedoch auch weiterhin auf die Hilfe des Westens mit den Amerikanern an der Spitze angewiesen. Nachdem Saudi-Arabien seit Beginn der Kuwait-Krise vor 14 Tagen von den USA zu einer wahren Wüstenfestung ausgebaut worden ist, haben sich nunmehr die Vereinigten Arabischen Emirate als zweiter Mitgliedstaat des Golfkooperationsrates mit der Stationierung amerikanischer Einheiten und eines eher symbolischen Kontingents arabischer Friedenstruppen auf ihrem Gebiet einverstanden erklärt. Dies gab der amerikanische Verteidigungsminister Dick Cheney heute in Abu Dhabi, der Hauptstadt dieser Föderation von 7 Zwergemiraten, offiziell bekannt, nachdem Föderationspräsident Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan offenbar bereits gestern Abend seine prinzipielle Zustimmung gegeben hatte. Dramatische Flucht aus Kuwait. Die Hamburger Unternehmerin Ilse Boesen konnte sich absetzen. Den ersten Fluchtversuch haben wir mit gesamt 4 Deutschen unternommen und sind in Richtung Süden zur saudi-arabischen Grenze geflohen. Wir sind nach ca. 54 Kilometern von einem quergestellten irakischen Panzer aufgehalten worden und einfach wieder zurückgeschickt. Der zweite Fluchtversuch ist etwas besser organisiert worden. Wir waren insgesamt 27 Deutsche und hatten 9 geländegängige Fahrzeuge. Wir haben in einer Fabrikanlage im Norden von Kuwait übernachtet, haben dort die Fahrzeuge versteckt und uns selber im Sand eingegraben. Am nächsten Morgen sind wir dann bei Sonnenaufgang aufgebrochen und sind durch irakische Militärstellungen vorbei an Panzern, an Flakgeschützen, an verschiedenen Militärfahrzeugen in Richtung Saudi-Arabien gefahren. Die Versorgungslage in Kuwait immer schlechter. Seit einer Woche gibt es überhaupt keine Getränke mehr in den Geschäften. Die Leute trinken jetzt gefiltertes Leitungswasser, was unschädlich ist. Milch gibt es seit fast 10 Tagen nicht mehr. Es gibt kein Gemüse, es gibt kein Obst, kein Salz, kein Zucker. Babynahrung wird immer knapper. Man weiß, dass die Irakis die Supermärkte geplündert haben und teilweise anschließend angesteckt haben. Seit einigen Tagen floriert ein Straßenhandel. Beduinen bieten Melonen an, Zwiebeln, einige Kartoffeln, aber das Angebot ist sehr gering. Überraschung heute Nachmittag, Rücktritt des Präsidenten der DDR-Treuhandanstalt. Es berichtet Robert Röntgen. Nach nur 5 Wochen im Amt ist nach Informationen aus Ost-Berlin der Präsident der DDR-Treuhandanstalt Gohlke zurückgetreten. Gohlke soll am frühen Nachmittag Ministerpräsident de Maizière von seiner Entscheidung unterrichtet haben. Als Präsident der Treuhandanstalt sollte Gohlke für die Privatisierung und Sanierung der 8000 ehemals volkseigenen Betriebe sorgen. Dabei stieß er nicht nur auf unerwartete Schwierigkeiten, sondern auch auf den Widerstand früherer Wirtschaftsfunktionäre der SED, die sich noch unter der Regierung Modrow in die damals gebildete Treuhandanstalt gerettet hatten. Der Rücktritt Gohlkes, der als Vorstandsvorsitzender die Bundesbahn auf ein neues Gleis gesetzt hatte, wird in Ost-Berlin als ein Zeichen dafür angesehen, dass es selbst einem erfahrenen Wirtschaftsmann schwer möglich erscheint, die DDR-Industrie zu sanieren. Der Tag nach dem Platzen der Ostberliner Regierungskoalition. Nachdem die Sozialdemokraten gestern beschlossen hatten, auszusteigen, treten jetzt der Reihe nach die SPD-Minister zurück. Als erster ging, kurz und entschlossen, DDR-Außenminister Markus Meckel. Manches ist anders gelaufen, als wir gedacht und auch als wir gehofft hatten. Gerade was die Hoffnung betrifft, die Vereinigung Deutschlands könnte Katalysator für wirklich Neues in Europa werden. Dafür ging es dann alles zu schnell Die eigene Rolle in diesem Prozess war dadurch deutlich herabgesetzt. Die Regierung zerbricht jetzt daran, dass ein gemeinsames Regierungshandeln nach den vielfältigen Attacken des Ministerpräsidenten nicht mehr möglich ist. Ungeachtet der krisengeschüttelten Ostberliner Regierung, letzte Verhandlungsrunde über den Einigungsvertrag heute in Bonn. Bis Ende der Woche soll sie abgeschlossen sein, dazu Frank Wahlig. Die Verhandlungen laufen auf verschiedenen Ebenen. Am Morgen beriet der Kabinettsausschuss über ein geschlossenes Vorgehen. Am späten Vormittag waren die Chefs der Senats- und Staatskanzleien im Kanzleramt. Und seit 14 Uhr schließlich sitzen im Verkehrsministerium die Bundesdeutsche und die DDR-Delegation zusammen. Bei der Finanzierungsfrage der Länder kommt Kritik der Senatschefs. Die bislang ausgehandelten Finanzierungsmodelle für die zukünftigen Länder der DDR belaste über Gebühr den Westländerhaushalt. Es geht um die Aufteilung von Steuern, hier keine Einigung. Dagegen Verständigung mit den Unterhändlern der Bundesländer in anderen Fragen. Kanzleramtsminister Seiters. Wir haben zunächst das Thema Wahlvertrag angesprochen. Dieser Wahlvertrag wird, und hier gibt es Übereinstimmung zwischen Bund und Ländern, in dieser Woche, wie vorgesehen, verabschiedet. Wir haben auch Übereinstimmung erzielt über die Organisation der Länderbildung, soweit wir von Seiten der Bundesrepublik Deutschland dazu beitragen können. Nach Rückzug der SPD-Minister aus dem Kabinett de Maizière ist eine Zustimmung zum Einigungsvertrag mehr als fraglich geworden. Es kann wohl sein, dass hier etwas ausgehandelt wird, das keine parlamentarische Mehrheit in der DDR-Volkskammer bekommt. Anstehenden Sachfragen unverzüglich angehen und lösen. Und jeder Industrielle, jeder Unternehmer, jeder Landwirt aus der DDR, mit dem Sie sprechen, oder auch jemand, der in der Kommunalverwaltung ist, der sagt, der größte Engpass ist die nicht geklärte Eigentumsfrage an Grund und Boden. Also muss die jetzt angegangen werden. Und das, was bisher angeboten worden ist von der Bundesregierung, dazu können Sie einen Papierkorb werfen. Wir brauchen jetzt eine Beseitigung dieses Engpasses. Wir sind bereit, hier mitzuwirken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die Förderbedingungen für die Investitionen. Der dritte Punkt ist die Klärung des öffentlichen Dienstes. Der vierte Punkt ist das Infrastrukturprogramm, aufgefächert nach verschiedenen Bereichen. Der Wohnungsbau hat hier einen Schwerpunkt. Und dann natürlich die Klärung der Finanzfragen. Milliardenvermögen der DDR-Blockparteien soll Deutsche Einheit finanzieren. So will es Ingrid Matthäus-Meyer, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Ihr Vorwurf an CDU und FDP, mit den Milliarden ihrer DDR-Schwesterparteien in 40 Jahren Unterdrückung zusammengerafft, wollten sie ihre maroden Parteienfinanzen sanieren. Für die Sozialdemokratin eine unerträgliche Vorstellung. Ein Kommentar von Peter Frey aus Bonn. Es ist eine der ganz großen Schweinereien bei den Aufräumungsarbeiten der deutsch-deutschen Vergangenheit. Die Milliarden an Vermögen, auf denen allen voran Honeckers Nachfolgepartei PDS sitzt, aber auch die Nachfolgerin der Blockparteien CDU und der DDR-Liberalen, dieses Vermögen, das den Erben der DDR-Diktaturparteien zugewachsen ist, ist mit Methoden zusammengerafft worden, die alles andere als rechtmäßig waren. Zu den Klärungsprozessen der Vergangenheitsbewältigung gehört es mit an erster Stelle, diese sichtbaren Hypotheken abzutragen. Wenn schon das Vermögen nicht den ursprünglichen Eigentümern zurückgegeben werden kann, dann muss es wenigstens dem Wiederaufbau in dem Gebiet zur Verfügung gestellt werden, das noch wenige Tage oder Wochen DDR heißt. Die Chancenungleichheit, die diese Milliardenvermögen für den bevorstehenden ersten gemeinsamen Wahlgang und Wahlkampf bedeuten, ist mit unserem Verfassungsrecht nicht zu vereinbaren. Und wenn nicht bald etwas passiert bei der Regelung dieser unlauter erworbenen Parteivermögen, dann droht, dass eine historische Chance vertan wird, dass die ersten gesamtdeutschen Wahlen angefochten werden können. Auch die FDP und die Sozialdemokraten haben sich dazu eher zurückhaltend zum Einsatz der Bundeswehr am Golf geäußert. In Bonn wurde heute eine Einigungslinie skizziert, zunächst innerhalb der Koalition und dann auch mit der Opposition. Ein seltenes Ereignis in diesen Tagen. Peter Quay berichtet. Am Abend war in der umstrittenen Golffrage in Bonn wieder Ruhe eingekehrt. Nach einem Gespräch im Kanzleramt, an dem auch die SPD-Oppositionsvertreter Oskar Lafontaine und Hans-Jochen Vogel teilgenommen hatten, stand für alle Parteien fest, Bonn entsendet keine Truppen und Schiffe direkt in den Golf, bemüht sich ab morgen in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Westeuropäischen Union in Paris um die Freilassung der Geiseln im Irak und in Kuwait. Gleichzeitig beschlossen die Vertreter aller Parteien, im Gespräch über eine Grundgesetzänderung zu bleiben, um demnächst bei veränderter Weltlage innerhalb einer UN-Friedensaktion Truppen oder Schiffe in Krisengebiete schicken zu können. Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der morgen bei der WEU in Paris zusammen mit dem Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg für Bonn verhandeln wird, sagte nach der mehr als einstündigen Sitzung im Kanzleramt: Die Bundesregierung ist daran interessiert, dass ein koordiniertes westliches Verhalten zur Durchführung der Sanktionen der Vereinten Nationen möglich ist. Und wir sind auch daran interessiert, dass wir in gemeinsamen Bemühungen um die Freilassung aller der im Irak und Kuwait zurückgehaltenen Staatsbürger anderer Staaten bemühen. Gegenstand des Gespräches war auch die Möglichkeit einer Ergänzung des Grundgesetzes durch die, die Teilnahme der Bundeswehr an Einsätzen ermöglicht werden könnte, die auf der Grundlage von Beschlüssen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgesehen werden. Darüber wird das Gespräch mit den Vertretern der Parteien in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Heute Abend ist nicht nur Frieden in die CDU-CSU-FDP-Koalition eingekehrt, eine Beruhigung, die am Morgen durchaus noch nicht gegeben war. In einem Spitzengespräch beim Kanzler und anschließend in einer gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen und Verteidigungsausschusses plädierte Stoltenberg noch für eine Ausweitung des Geltungsbereiches der NATO, wenn es um legitime Sicherheitsinteressen der Deutschen geht, etwa bei der Sicherung der Ölzufuhr. Genscher dagegen will das Grundgesetz ändern, um nur innerhalb von Friedensaktionen der Vereinten Nationen auch Bundeswehrsoldaten einsetzen zu können. Man einigte sich heute darauf, in den Golf keine Truppen oder Schiffe zu schicken, aber man bot den Sozialdemokraten an, an einer Grundgesetzänderung für die Zukunft mitzuarbeiten, was Oskar Lafontaine denn auch nach der Sitzung versprach. Wir haben im Moment eine Situation, die ebenfalls von der Bundesregierung so gesehen wird, dass die Verfassung derzeit eine Möglichkeit nicht eröffnet, sich an militärischen Maßnahmen, die vom Sicherheitsrat beschlossen werden, zu beteiligen. Die SPD hatte aber angeregt, erst nach dem Beitritt der DDR über die Grundgesetzänderung zu debattieren, wenn also Vertreter der DDR im Bundestag sitzen, also frühestens Mitte September. So lange soll aber jetzt nicht mehr gewartet werden. Die SPD weiß, wie gefährlich die Weltlage wegen Saddam Hussein angeheizt ist und will deshalb schon in der kommenden Woche weitere Gespräche mit der Regierung führen. US-Präsident Bush steht an einer wichtigen Weggabelung. Entweder wird er sich schon jetzt seine Wiederwahl sichern, zumindest aber einen wichtigen Schritt dorthin zurücklegen, oder er wird in den Abgrund blicken wie einst Jimmy Carter nach dem Desaster der Geiselbefreiung im Iran. Endet der Golfkonflikt mit einer Niederlage der Amerikaner, hat Bush kaum mehr eine Chance. Er selbst weiß das, ja, er scheint diese Situation sogar bewusst herbeigeführt zu haben. Heute hat er vor Veteranen über seine harte Haltung im Golfkonflikt gesprochen. Immerhin hat die Börse darauf positiv reagiert. Michael Heine hat zugehört. Nachdem sich US-Präsident George Bush übers Wochenende äußerst verschlossen gezeigt hatte und eine sehr ernste Miene zum bösen Spiel des Saddam Hussein machte, wurde er heute in der Hafenstadt Baltimore vor Kriegsveteranen deutlicher. Zur Krise im Mittleren Osten sagte er, es stünden schwierige Entscheidungen an. Aber eines sei sicher, Amerika lasse sich nicht einschüchtern. Die USA seien in ihrer ganzen Geschichte gegen Aggressoren vorgegangen und würden dies auch diesmal unbeirrt tun. Today the outcome is not yet decided. Hard choices remain. Es gibt noch keine Resolution, es stehen schwere Entscheidungen an. Doch eines ist sicher, Amerika wird sich niemals einschüchtern lassen. Wenn man uns fragt, wo wir stehen, dann sagen wir, Amerika steht, wo es immer stand, gegen die Aggression, gegen die, die Gewalt anwenden und das Gesetz brechen. Zur Taktik Saddam Husseins, ausländische Bürger als menschliche Schutzschilder gegen mögliche Angriffe der US-Armee zu verwenden, sagte George Bush, dies verletze alle internationalen Normen und die irakische Religion. Diese schreibe Gastfreundschaft vor. Kein Zweifel, wie auch immer diese Menschen genannt werden, sie sind in der Tat Geißeln. Ich möchte da keinen Zweifel aufkommen lassen. Ich werde die irakische Regierung verantwortlich machen für die Sicherheit und die Gesundheit der amerikanischen Bürger, die gegen ihren Willen festgehalten werden. Zur Zukunft der amerikanischen Armee sagte der US-Präsident, die Kapazität werde bis 1995 um 25% reduziert. Aber die Ereignisse der letzten Wochen zeigen, dass dadurch nicht die Stärke reduziert werden dürfe. Amerika müsse allen Herausforderungen gerecht werden und immer eine Antwort auf Krisen bereit haben. Der amerikanische Präsident gab sich also selbstbewusst, aber trotzdem werden sich seine Augen heute auf den UNO-Sicherheitsrat in New York richten. Dort sollen Konsultationen stattfinden über eine mögliche UNO-Blockade zur Durchsetzung der Handelssanktionen gegen den Irak. Insbesondere Washington, aber auch London drängt auf eine Entscheidung in dieser Frage, nachdem die USA für den Alleingang in Sachen Schiffsblockade unter Beschuss geraten waren. Inzwischen ist das Pentagon offenbar dazu bereit, ein UNO-Oberkommando zu akzeptieren, nachdem man dies ursprünglich hatte vermeiden wollen. Es bedeutet einen erheblichen Machteinschnitt für die US-Marine. Widerstand gegen eine UNO-Blockade soll besonders von China kommen. Auf der gestrigen informellen Sitzung der fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates machte das Land Bedenken geltend. Deshalb ist der Ausgang der Konsultation noch ungewiss. Jede der fünf Großmächte im Sicherheitsrat kann eine Resolution durch ein Veto zu Fall bringen. Sicher ist aber, dass nun auch die Vereinigten Arabischen Emirate amerikanische und vereinigte arabische Truppen ins Land lassen. US-Verteidigungsminister Dick Cheney sagte in Abu Dhabi, die US-Regierung sei entschlossen, seine Freunde am Golf zu verteidigen. Durch den Entschluss der Führung der Vereinigten Emirate hätten die Amerikaner nun mehrere Möglichkeiten, die irakischen Truppen aus Kuwait zu treiben. Von Amerika nun in die Golfregion. Am Telefon Ulrich Tilgner in Amman. Die erste Frage an Sie. Wie ist denn aus Ihrer Sicht oder was wissen Sie über die Situation der Ausländer im Moment in Kuwait und auch im Irak? Sie müssen ja sicherlich als Geiseln bezeichnet werden. Der amerikanische Präsident hat es auch heute zum ersten Mal so getan. Ja, das ist richtig. Es gibt ja seit wenigen Stunden überhaupt gar keine Zweifel mehr, denn die irakische Regierung oder genauer ein Sprecher des irakischen Parlamentspräsidenten hat gesagt, die ausländischen Gäste haben tatsächlich in vielen wichtigen und militärischen Einrichtungen Quartier bezogen. Und das heißt nichts anderes, dass die verschiedenen Amerikaner und auch die 126 britischen Staatsbürger, die von den irakischen Besatzungstruppen aus Kuwait verschleppt worden sind, jetzt tatsächlich in strategisch wichtige Ziele eingesiedelt werden. Das ist natürlich gegen ihren Willen geschehen und damit, glaube ich, ist klar der Tatbestand der Geiselnahme erfüllt. Im Grunde sind ja die Ausländer, die seit 2,5 Wochen nicht ausreisen dürfen, praktisch von diesem Tag an bereits Geiseln gewesen. Auf der anderen Seite gibt es Probleme auch mit denen, die rauskommen aus dem Irak und aus Kuwait. Wir haben ja heute bei uns im Fernsehen Bilder gesehen, dass Jordanien, ich möchte es fast so sagen, überläuft. Es sind hunderte, tausende Ägypter zumal, die versuchen durchzukommen und auch das kann ja schwierig sein, ist möglicherweise auch ein Punkt im politischen Kalkül von Saddam Hussein. Ja, es ist ja so, dass insgesamt etwa 130.000 Menschen über Irak nach Jordanien eingereist sind. Zurzeit gibt es fürchterliche Situationen in Aqaba, dem jordanischen Hafen. Dort warten 20.000 Ägypter auf die Fährverbindung nach Ägypten, also auf den Sinai. Ich habe gestern Morgen gesehen, wie die Verhältnisse an der Grenzstation sind. Es ist unbeschreiblich. Es sind ja sehr, sehr viele dieser Ägypter, die ohne Geld aus dem Irak herausgekommen sind. Sie haben manchmal ihre letzten Habseligkeiten in Bündel geschnallt. Sie wissen im Grunde nicht mal, woher sie Essen bekommen sollen. Es ist so, die ägyptische Botschaft hat immer wieder Essen an die Grenze bringen lassen, aber im Grunde reicht das natürlich nicht aus. Es gibt keine Krankenstationen, es gibt keine Schlafplätze. Das Ganze ist eine einzige Katastrophe. Jordanien hat ja Irak gebeten, die Zahl der Ägypter, die ausreisen wollen, täglich auf 5.000 zu begrenzen. Die Amerikaner haben heute dann den Rat gegeben, dass ihre Landsleute aus Jordanien selbst raus sollen, dass sie ausfliegen sollen. Spürt man denn diese schwierige, kritische Stimmung in Jordanien auch? Wie ist es für Sie als Berichterstatter zum Beispiel? Ja, es ist so, die Stimmung ist tatsächlich umgeschlagen. Daran gibt es ja gar keinen Zweifel. Es hat ja seit Wochen, also seit dem Einmarsch der Iraker nach Kuwait, Demonstrationen quasi in allen Städten Jordaniens gegeben. Man ist nicht mehr so willkommen wie früher, also jeder Taxifahrer sagte früher Welcome to Jordan. Das hört man heute weniger, aber es gibt keine Fremdenfeindlichkeit. Es hat vielleicht ein, zwei Übergriffe in den vergangenen Wochen gegeben. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal der Grund, weshalb die US-Regierung die Amerikaner aufgefordert hat, Jordanien zu verlassen. Es sind ja 5000 hier. Es geht darum, für den Fall des Krieges muss man mit Übergriffen und gerade dann gegen Amerikaner rechnen. Ich glaube, das ist eher eine Präventivmaßnahme und deutet doch darauf hin, auf welche Auseinandersetzung man sich hier in der Region vorbereitet. Ulrich Tilgner, herzlichen Dank heute Abend für diesen Bericht aus Amman. Und jetzt in die DDR. Nach nur 5 Wochen hat Rainer Gohlke seinen Posten zur Verfügung gestellt. Carsten Rohweder, der Hösch-Chef, heißt der neue, ist der neue Chef der Ostberliner Treuhand, die 8000 DDR-Betriebe privatisieren soll. Kein gutes Omen für die Wirtschaftspolitik, möglicherweise. Ansgar Hocke versucht, die Hintergründe darzustellen. Als Rainer Maria Gohlke heute Morgen um 8 Uhr ins Büro der Treuhandanstalt am Alexanderplatz ging, seine Sekretärin begrüßte, da lag seine Rücktrittserklärung in seinem Aktenkoffer. Denn am vergangenen Freitag hatte er sich bereits entschieden, den Kram hinzuschmeißen. 10 Stunden später verlas der Pressesprecher, was zu verlesen war, denn ein Gespräch mit Lothar de Maizière änderte nichts mehr daran. Gohlke ward nicht mehr Präsident der Treuhand. Um zu gewährleisten, dass die Treuhandanstalt ihre Aufgaben in der für die DDR-Wirtschaft besonders kritischen Zeit uneingeschränkt erfüllen kann, hat Ministerpräsident de Maizière den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Herrn Dr. Detlef Rohweder, gebeten, ab sofort die Aufgabe des Präsidenten der Treuhandanstalt zu übernehmen. Der Chef des wahrscheinlich größten Konzerns der Welt sollte die Marktwirtschaft in der DDR auf Trab bringen. Wenn man so will, Missionarsarbeit auf Zeit. 8000 Betriebe mit ca. 6 Millionen Beschäftigten zu privatisieren, zu sanieren oder, wenn es sein muss, in den Konkurs zu schicken. Wer will solch einen Feuerwehreinsatz schon annehmen? Der 56-jährige Oberschlesier ist als ehrgeiziger Pragmatiker bekannt. Über die genauen Gründe seiner Aufgabe äußert sich der promovierte Wirtschaftsingenieur nicht. Also darf kräftig gedeutet werden. Für die Sozialdemokraten beweist der Rücktritt, wie desolat die wirtschaftliche Lage ist. Für Lothar de Maizière hat das mit einer Bankrotterklärung der Treuhand nichts zu tun. Dann verlautet, es gab Dissonanzen im Verwaltungsrat der Treuhand. Fest steht, dass in den 15 Bezirksstellen der Anstalt viele einstige SED-Parteikarrieristen ihre Karriere versuchten, wieder aufleben zu lassen. Dass Gohlke oft nicht wusste, wie unter welchen Bedingungen Verkäufe abgewickelt wurden. Gohlke, ehemals IBM-Manager, Vorstandsvorsitzender der Bundesbahn, übernahm vor 5 Wochen einen der sensibelsten Posten der Nord-DDR mit mehr Macht als der hiesige Wirtschaftsminister ausgestattet. Mit seinem Nachfolger Detlef Rohweder, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Treuhandanstalt, war sich Gohlke eigentlich einig. Nicht nur Geld muss in die Kasse der Anstalt fließen, sondern möglichst viele Arbeitsplätze sollen gerettet werden. Betriebe sollten nicht über die Klinge springen, nicht nur Monopolisten aus der Bundesrepublik sollten zum Zuge kommen. Dass die Interhotel-Kette nur an einen Westkäufer weggehen sollte, war ihm eigentlich zuwider. Banken kritisierten in letzter Zeit, dass bisher nur etwa 5% der von der Treuhand verwalteten Betriebe eine D-Mark-Bilanz erstellt haben. Klar ist, von den 8000 volkseigenen Betrieben sind 3600 in Kapitalgesellschaften umgebildet, 17 Firmen für angeblich 70 Millionen Mark verkauft. Bei 120 steht der Abschluss kurz bevor. Und weit über 30% sind nicht überlebensfähig. Der Verkauf der Gasversorgung der DDR an die Ruhrgas AG im Beisein von Lothar de Maizière war dann wohl der letzte Auftritt von Rainer Gohlke. Gegen Zweckoptimismus wandte sich der Manager stets. Gemeinsam mit Chefunterhändler Krause erklärte der Chefsanierer Gohlke kürzlich, der Strukturwandel der DDR-Wirtschaft komme in Gang. Ob er dies noch heute so sieht, darüber schweigt sich Gohlke bis zur Stunde aus. Auf dem Boden der Bundesrepublik wird von ihm darüber bald mehr zu erfahren sein. In Bonn einstweilen Business as usual. Die Verhandlungskommissionen zwischen DDR und Bundesrepublik haben heute über den Einigungsvertrag verhandelt, ungeachtet der Tatsache, dass die DDR-Regierung keine Mehrheit mehr hat und auch bei uns zumindest die Länder Sturm laufen. Alfred Schröder aus Bonn. Am Ende dieses Tages, der vollgepackt war mit Gesprächen und Verhandlungen zur deutschen Einheit, war es klar, dass beide deutsche Staaten den Einigungsvertrag wollen. Entsprechend haben sie heute mit den Schlussverhandlungen begonnen, und zwar ungeachtet des Widerstands der SPD und der SPD-regierten Länder. Am Ende der dreistündigen Tagung sagten die Delegationsleiter, Innenminister Wolfgang Schäuble und der Ostberliner Staatssekretär Günter Krause, es liegen noch einige strittige Fragen vor, die nun von den Experten geregelt werden müssten. Beide waren sehr zuversichtlich, dass die deutsche Vereinigung auf der Grundlage des Vertragswerks erfolgen werde. Dazu Schäuble. Ich denke, dass wir auch heute unter Ausklammerung einiger innenpolitisch umstrittener Fragen ein gutes Stück vorangekommen sind. Es besteht Übereinstimmung zwischen den beiden Delegationen, dass wir die Verhandlungen zum Einigungsvertrag in dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche, zum Abschluss bringen wollen und ich sage nach dem heutigen Gang der Beratungen auch zum Abschluss auch werden bringen können. Zu den Mehrheiten in der DDR-Volkskammer sagte Krause, man prüfe gegenwärtig, ob eine einfache Mehrheit zur Annahme des Einigungsvertrags ausreiche, da ja nicht die DDR-Verfassung geändert werde, sondern das Grundgesetz. Es gebe keinen Grund, den Vertrag nicht mehr abschließen zu wollen, sagte der DDR-Verhandlungsführer. Wir gehen davon aus, dass der Einigungsvertrag die beste Vorbereitung ist auf dem Weg in die deutsche Einheit und dass es keinen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass wir diesen Einigungsvertrag etwa nicht mehr abschließen sollten. Krause hatte am Vormittag mehrere Stunden mit Bundeskanzler Kohl gesprochen. Vorrangig über den Einigungsvertrag teilte er in der Pressekonferenz mit, aber auch darüber, wie der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion besser umgesetzt werden könne. Nötig sei nicht mehr Geld, sondern Hilfeleistung bei der Überführung der marktwirtschaftlichen Methoden in die DDR. Um das liebe Geld ging es auch bei dem Gespräch, das der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister Rudolf Seiters, mit den Vertretern der Bundesländer führte. Die Länder sperren sich gegen zusätzliche finanzielle Belastungen und haben bisher allen Kompromissvorschlägen der Bundesregierung die kalte Schulter gezeigt. Außerdem wollen die sozialdemokratischen Länder, die im Bundesrat die Mehrheit haben, dem Einigungsvertrag nur zustimmen, wenn die Rechtsunsicherheit für Investitionen in der DDR beseitigt, die sozialen Regelungen verbessert und das Vermögen der ehemaligen Blockparteien und Massenorganisationen eingezogen wird. Alfred Schröder hat gerade einige wichtige Punkte schon genannt, die strittig sind. Es geht ums Geld. Bei diesen Verhandlungen auch hier innerhalb der Bundesrepublik. Am Telefon begrüße ich jetzt Wolfgang Clement, den Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei. Mit ihm wollen wir über die Haltung vor allen Dingen der SPD-Länder, aber ich denke nicht nur der SPD-Länder sprechen. Herr Clement, es geht ja im Wesentlichen um die Finanzfragen, zum Beispiel die Fragen der Umsatzsteuerverteilung. Da sind Sie nicht mit der Bundesregierung einverstanden. Nein, das sind wir nicht. Und die Bundesregierung verschiebt ja auch einseitig da die Verantwortlichkeiten. Zunächst einmal hat es ja mehrere Anläufe mit sehr viel gutem Willen der Finanzminister der Länder gegeben, die gescheitert sind. Und es gibt hier nur noch die Möglichkeit, dass man eine Regelung findet auf der, wenn ich so sagen darf, allerhöchsten Ebene. Das wird in diesen Verhandlungen nach meiner Einschätzung im Moment nicht zu klären sein. Das wird nur zu klären sein auf der Ebene der Regierungschefs und der Opposition. Denn von den Ländern werden hier über den Fonds Deutsche Einheit hinaus zusätzliche Leistungen erwartet. Ich muss einmal sagen, das ist ja vielleicht nicht ausreichend bekannt, dass ein Land wie Nordrhein-Westfalen in den Fonds Deutsche Einheit in den nächsten Jahren insgesamt an die 30 Milliarden D-Mark zu zahlen hat. Das ist ja nicht so von schlechten Eltern. Was die Umsatzsteuer angeht, wird von den Ländern jetzt vom Bund erwartet, dass wir eine zusätzliche Transferleistung in die DDR erbringen. Mehr also als aufgrund des Umsatzsteueraufkommens, das zu erwarten in der DDR, zusammenkommt. Umgekehrt fragen wir dann die Bundesregierung, was sie denn an zusätzlichen Transferleistungen in die DDR erbringt. Das werden wir in den Verhandlungen hier noch weiter ansprechen. Aber das löst die Probleme der DDR nicht. Wir meinen, dass zusätzliche Investitionsförderungen und Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur notwendig sind, die mit diesen Maßnahmen, mit diesem Finanzaufwand nicht zu bewerkstelligen sind. Ein anderer Punkt ist das Parteienvermögen in der DDR. Da gibt es ja Ungleichgewichte. Die SPD, also Ihre Partei, hat da drüben viel weniger Vermögen als die beiden anderen in die Ehe hier mit ihren bundesdeutschen Partnern einbringen. Das ist ein Ungleichgewicht. Richtig, die SPD hatte mal Vermögen, das ist aber schon von den Nazis und dann von den Kommunisten abgenommen worden. Das ist eine Frage der Wiedergutmachung. Aber klar ist unsere Forderung, dass wir im Einigungsvertrag, so er denn zustande kommt, unzweideutig festgestellt haben wollen, dass das Vermögen aller ehemaliger Massen, sogenannter Massenorganisationen, das sind SED, PDS, die Blockparteien und gewerkschaftliche Organisationen, die ehemaligen meine ich, deren Vermögen abzüglich der Wiedergutmachungsleistungen, die daraus zu leisten sein werden, voll in den Umstrukturierungsprozess in der DDR fließen müssen. Wir meinen, das ist nicht mehr als recht und billig, wie wir im Übrigen auch meinen, dass das sogenannte Stasi-Vermögen, das Vermögen der Staatssicherheit, das dort beispielsweise in Häusern, in Liegenschaften etc. sich niederschlägt, voll den Bürgern der DDR zum Umstrukturierungsprozess zugutekommen muss. Aber müsste nicht zu dieser neuen Verteilung der Finanzen, und diese Frage ganz kurz zum Schluss, müsste da denn nicht auch möglicherweise die Bereitschaft der Sozialdemokraten gehören, nicht nur zu sagen, dass alles mehr kostet, sondern dass man dann auch vielleicht bereit ist, Steuererhöhungen mitzutragen? Das ist die Frage, die man eigentlich an die Bundesregierung richten muss. Wir verlangen ja ununterbrochen, dass endlich einmal ein Kassensturz gemacht wird, dass klare Finanzdaten und klare Fakten auf den Tisch kommen. Dann wird man alle finanziellen Fragen beantworten können, erst dann seriös. Und dann sind die Sozialdemokraten, wie Oskar Lafontaine jetzt auch noch öffentlich gesagt hat, zu allen Gesprächen bereit, inklusive zu Gesprächen über die Notwendigkeit von Steuererhöhungen. Es gibt ja verschiedene Formen der Finanzierungsmöglichkeit. Man kann die Kredite noch höher steigern, was nicht ungefährlich ist für den Zinsmarkt. Man muss über Steuererhöhungen sprechen, man kann über sonstige Transferleistungen sprechen. Nur das geht nur, wenn Klarheit über die Daten und Fakten besteht. Die muss die Bundesregierung herstellen. Und wenn ich den Bundeskanzler richtig verstehe, dann sieht er ja eigentlich die gleiche Notwendigkeit. Sie sollte in einem Spitzengespräch hergestellt werden. Dankeschön, Wolfgang Clement. Die Sowjetunion verlangt nach Angaben des Hamburger Abendblatts vom künftigen Gesamtdeutschland Wirtschaftshilfe und zinslose Kredite in Milliardenhöhe. Ferner soll das geeinte Deutschland Rüstungsersatzteile an die Sowjetunion liefern und den Wohnungsbau für die aus der DDR heimkehrenden Soldaten unterstützen. Das Blatt beruft sich auf einen vertraulichen Entwurf eines Wirtschaftsvertrages, den Außenminister Genscher bei seinem jüngsten Besuch in Moskau von seinem Amtskollegen Schewardnadse erhalten haben soll. Danach fordern die Sowjets langfristige Kredite mit staatlichen Garantien in Höhe von mehreren Milliarden Mark. 2,5 Milliarden Mark sollen die Deutschen, laut Hamburger Abendblatt, für die sowjetischen Truppen zahlen, die noch bis zu 4 Jahre auf dem Gebiet der DDR stationiert bleiben. Davon sollten 1,5 Milliarden aus einem zinslosen Kredit aufgebracht werden, den die Sowjetunion durch Verpachtung oder Verkauf sowjetischen Eigentums in der ehemaligen DDR tilgen wolle. Die gesamtdeutsche Regierung solle ferner den Abtransport der Sowjettruppen finanzieren. Auch für die Lieferverpflichtungen der DDR im Rüstungsbereich verlange Moskau Zusicherungen, so das Hamburger Abendblatt. Mit zahlreichen Aktionen und einer Ansprache von Staatspräsident Havel ist heute in der Tschechoslowakei erstmals offiziell des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes im Jahre 1968 gedacht worden. Mehrere 10.000 Menschen jubelten Havel zu, als er auf dem Prager Wenzelsplatz scharfe Kritik an den Missständen im Lande übte und der, so wörtlich, Mafia der alten kommunistischen Nomenklatura den Kampf ansagte. In seiner von Applaus unterbrochenen Rede erklärte Havel, nach der Zerschlagung der Reformbewegung des Prager Frühlings durch die Truppen habe das Land 20 Jahre verloren. Die Revolution sei noch nicht zu Ende, betonte der Staatspräsident. Der Hauptteil stehe noch bevor. Die mehrheitliche Meinung war, dass diese Sitzung am 9. stattfinden sollte mit Wirkung zum 14.10.1990. Das war DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière heute Mittag vor der Presse. Es wird nicht das letzte Wort sein in der Endphase des deutschen Einigungsprozesses. Noch diese Woche will die SPD-Fraktion in Ost-Berlin einen Antrag für einen sehr viel früheren Beitritt als den 14. Oktober stellen. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Leminski. Klarheit sollte der Termin 14. Oktober schaffen. Aber wo die Strukturen der staatlichen Autorität in immer schnellerer Auflösung begriffen sind, da können auch Termine nicht als Pflöcke dienen. Sah es heute Mittag noch so aus, als stünde der Restfahrplan für das deutsche Jahr nun fest, bot sich am Abend bereits ein anderes Bild. Die Parteien und Politiker in der DDR tun sich schwer mit den Realitäten. Das Volk hat da andere Vorstellungen. Wir werden Sie gleich zu Beginn der Sendung über den Tag in Ost-Berlin informieren und auch einige Reaktionen der Bürger auf der Straße dazu hören. In Bonn fand die Koalition heute zu einem Kompromiss. Es ging um die unterschiedliche Gesetzgebung bei der Abtreibung in der Bundesrepublik und in der DDR. Auch dazu ein Bericht. Die IG befasste sich mit der Eingliederung der DDR und den Folgen und ebenso wie die WEU mit der Golfkrise. Wir werden Sie auch darüber informieren. Sowie über den jüngsten, vorläufig noch verbalen Schlagabtausch am Golf selbst, sprich Saddams Botschaft an Präsident Bush und die Reaktion Washingtons darauf. In Südafrika versucht die Regierung zwischen den sich bekämpfenden Stämmen der Zulus und der Xhosas zu vermitteln. Gegen Schluss folgt dann unser Streitgespräch zur Frage, brauchen wir ein neues Asylrecht, und am Ende der Sendung wie immer das Auf und Ab an der Wall Street und die Kommentare der Presse von morgen. Doch zunächst nach Ost-Berlin. Am Morgen einigte sich der glücklose Ministerpräsident Lothar de Maizière mit den Vorsitzenden der Fraktion auf den Beitrittstermin 14. Oktober. Verkündet werden sollte das am 9. Aber einer in der Runde sprach nur noch befristet für seine Fraktion. Am Abend gab der SPD-Politiker Schröder dann sein Amt auf. Nachfolger wurde Parteichef Thierse. Die Fraktion will nun den 15. September als Beitrittstermin. Ob der Vorstoß der SPD Ost für einen früheren Termin aber nun mehr Erfolg hat als de Maizières Plan, ist auch fraglich. Für den Beitritt bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Jetzt herrscht erstmal Ratlosigkeit. Von der deutschen Fusion zur Konfusion. Über den Tag in Ost-Berlin, Klaus Riedel. Ob die Entscheidung der DDR-Fraktionsvorsitzenden in der Volkskammer für den Beitrittstermin am 14. Oktober endgültig ist, erscheint schon wieder fraglich. Die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens, Deutscher Fernsehfunk, ging zu Beginn ihrer Hauptnachrichtensendung noch vom Beschluss der Koalitionschefs aus. Die DDR wird am 14. Oktober der Bundesrepublik beitreten. Einen entsprechenden Beschluss soll eine Sondertagung der Volkskammer am 9. Oktober fassen. Darauf einigten sich heute die Vorsitzenden der Volkskammerfraktion in einem anderthalbstündigen Gespräch mit Ministerpräsident Lothar de Maizière. Die konservativen Fraktionen scheinen in ihrer Haltung einheitlicher zu sein. Die Zustimmung der CDU zum 14. Oktober ist klar. Zwei weitere Fraktionen stimmen dem Beschluss zu, allerdings die DSU mit einer Einschränkung. Prinzipielle Zustimmung signalisieren die Fraktionen der Liberalen und der DSU. Während die Liberalen hervorheben, dass in der Beitrittsfrage nun endlich Klarheit bestehe, äußerte DSU-Vorsitzender Walter, die DSU bestehe auf sofortigem Beitritt für den Fall, dass sich die SPD dem Einigungsvertrag verweigere. Die aktuelle Kamera verbreitete aber auch abweichende Stimmen. Die Fraktion Bündnis 90 Grüne will einen späteren Beitritt. Pfarrer Ullmann sagte, die Termine sind ja nicht das Wichtige, sondern die Bedingungen. Und es sollte die wichtigste Bedingung für den Beitritt die sein, dass in der DDR Länder funktionsfähig existieren. Das ist aber zweifellos am 14. Oktober noch nicht der Fall. Für einen späteren Beitritt nach der Wahl der DDR-Landtage ist auch die SED-Nachfolgepartei PDS, Deutscher Fernsehfunk. Zum einen, so Gysi, müsse die Volkskammer die 2+4-Vereinbarungen ratifizieren, um Völkerrecht zu entsprechen. Zum anderen gäbe es am 14. Oktober noch keine arbeitsfähigen Landesregierungen, mithin auch keine Zuständigkeit für Polizei und andere Ressorts. All solche Bedenken haben wir vorgetragen, wurden damit wie in der Regel nicht gehört. Die neuerliche Unsicherheit über den Beitrittstermin geht indes nicht von den Grünen oder gar von der PDS aus. Uneinheitlich ist die Position der SPD. In Bonn hat Fraktionschef Vogel erneut einen Beitritt am 15. September favorisiert. Für seine Unterstützung des Beitrittstermins 14. Oktober in der heutigen Fraktionsvorsitzendenrunde hatte der SPD-Fraktionschef Richard Schröder keine Rückendeckung. Inzwischen erklärte er seinen Rücktritt. Schröder hatte sich stets für die Koalition mit der CDU eingesetzt und seine Fraktion einige Male am Koalitionsbruch vorbeigesteuert. Nachdem die Koalition nun doch zerbrochen ist, geht es zwischen Richard Schröder und der SPD-Volkskammerfraktion auch nicht mehr weiter. Ich habe mich entschlossen, dass ich hier zurücktrete. Werden Sie diese Rücktrittserklärung heute vor der Fraktion bekannt geben? Ja, nachher gleich. Inzwischen ist das geschehen. Für die SPD der DDR nahm Karl August Kamilli Stellung. Wir hatten gesagt, spätestens am 15.